Der Backhauscast. Ein Realitätsabgleich von fünf Geschwistern aus vier Bundesländern. Hallo, hier ist der Klaus. Ja, bevor es jetzt gleich losgeht mit der 14. Folge vom Backhauscast, ganz kurz eine kleine Entschuldigung. So wie es ausschaut, ist während der Aufnahme ein Mikrofonkabel kaputt gegangen und ja, man hört es raschelt hier und da zwischendurch immer wieder mal. Dafür entschuldige ich mich an der Stelle. Wäre aber jetzt wirklich schade gewesen, diese Folge nicht zu veröffentlichen. Also, ich hoffe, es macht euch trotzdem Spaß und ja, jetzt geht es auch gleich los mit dem Backhauscast. Also, servus, bis bald. Nein, hier sind nicht die Roboter. Hier ist der Backhauscast am heiligen Sonntagabend live auf der Pott-WG. Diesmal im Backhauscast Chatroom. Heißt das Chatroom, Klaus? Kanal, Aufnahmeraum? Oder Channel? Keine Channel? Ahnung. Auf jeden Fall, oh, ja, sind wir wieder. Da sind wir, ja. Wir channeln heute. Das ist hier Deutschlands erster Esoterik-Podcast. Backhauscast Channeling. Channeling, genau. Lieber St. Michael. Bring mir was zu trinken. Ja. Ja, und heute großartig. Mit Intro nach dem Intro. Ja, sauber. Wolltest du so ein bisschen nochmal auf die letzte Folge hinweisen? Ja, oder? Ganz herzlichen Dank für jedwelche Reaktion auf diese Folge. Das hätte ich gar nicht gedacht, dass dieser Kraftwerk-Content dann doch auch noch auf Twitter so ein bisschen nachhallt. Ja, hat mich sehr gefreut. Ja, da gab es doch die ein oder andere kurze Diskussion, gell? Das, ja, war, genau. Das war nett. Ja. Ja, toll. Hat mich echt gefreut. Ja. Fand ich gut. Ja, für so eine spontane Idee. Ja, ja. Twitter ist so der Marktplatz offensichtlich für solche Geschichten. Da kannst du eigentlich die Kommentarfunktion kannst du eigentlich bei jedem Podcast abklemmen. Hast du nur noch auf Twitter? Genau. Brauchst nur einen einigermaßen guten Twitter-Account mit ein bisschen Reichweite dabei und dann geht da schon was. Ja. Ja, wir befinden uns wohl. Das ist schön. Ja. Das ist schön. Wir sind heute zu zweit und zu dritt. Genau. Zu dritt. Wir haben einen Gast. Und ich stelle den mal vor, oder? Damit, ja. Oh, ja, mach damit das wir auch die Stimme erklingen hören können. Also, dann fange ich mal an. Unser heutiger Gast hat vielleicht schon einmal auf einem Vulkan getanzt. Denn sie kommt aus der schönen Eifel. In ihrem Personal-Podcast erzählt sie frei von der Leber weg über die großen und kleinen Dinge des Lebens. Nach eigener Aussage hat sie den ängstlichen Hund der Welt, für den sie auch schon mal ein Straßenschild oder einen Hydranten umarmt. Heute bei uns am virtuellen Küchentisch Ulrike Dümmer vom Universum, der kleine Podcast mit dem großen Herzen. Hallihallo. Ach hallo, was für eine schöne Vorstellung, ja. Ja. Das versuchen wir immer. Ich habe leider nicht geschafft, das schöne Wort Ananasquark noch mit reinzukriegen in die Vorstellung. Das in einer deiner Folgen ja mehrfach vorkommt. Und, ich erinnere mich dunkel, ja. Ja, und auch das Hawaii-Toast ohne Kirsche habe ich nicht untergekriegt. Aber gut, das kann man ja im Nachgang noch drüber reden. Ja, schön. Ja, hallo zusammen. Wir freuen uns. Ja, es ist großartig, dass du dabei bist. Du hattest ja das Wanderwaffeleisen jetzt zuletzt oder es ist ja auch sogar noch bei dir. Und wie du hier in dem Chat gerade dem Planet Kai bestätigst, es ist nach wie vor in einem ordnungsgemäßen Zustand. Oh ja, ich habe darauf aufgepasst. Also ich habe es mit meinem Leben beschützt. Also dem ist nichts passiert. Es geht ihm gut. So mögen wir das. Und du hast es großartigst benutzt, würde ich sagen. Ja, ich habe getan, was ich konnte. Gut, bis auf heute, da hatte ich ein bisschen Pech, aber alles andere war wirklich einfach super und hat sogar geschmeckt am Ende, ja. Heute war rote Beete und Dinkel oder irgendwas, habe ich gelesen, ja. Heute war Chaos. Ja. Ich wollte es zuerst überhaupt nicht zugeben und habe zuerst gedacht, ey, komm, sag einfach nichts. Aber irgendwie, Scheitern gehört ja dazu und ich weiß auch, wann ich verloren habe. Und dann habe ich es halt doch geschrieben und ja. Ja, doch unter leichtem Rühren in den Abfalleimer dann damit, oder? Richtig. Ja, okay. Ja, das muss auch mal sein ab und zu. Könnte man ja auch deine Website zitieren, ne? Ob etwas wirklich nicht klappt, weißt du immer erst, nachdem du es ausprobiert hast. So schreibst du dann. Genau. Das ist aber auch so ein Motto. Ich probiere halt unheimlich gerne Sachen aus und dann bringt das eben halt mit sich, dass es auch schon mal schief geht. Ne? Ja. Frank, hau rein. Was? Ich habe nur ein kurzes Ja eingeworfen. Ach so, du hast nur ein Ja eingeworfen. Ich wollte nur sagen, ich kriege das gar nicht mehr alles zusammen, was du jetzt alles mit dem Waffeleisen angestellt hast. Irgendwie, irgendwas mit Sauerkraut war dabei. Ja, damit ist ja gut. Hast du noch einen Plan? Ja. Ja, komm. Hallo. Nee, das ging ja damit los, dass das Stichwort Senf gefallen war. Dass ich mir halt überlegt habe, was denn dazu passt. Ja, das Gute aus der Monschauer Mühle. Ja, genau. Das war auch direkt mein erster Gedanke. Und da wir hier sowieso alle unheimlich gerne Kassler mit Sauerkraut essen, habe ich es einfach probiert. Alles kleingeschnitten, reingepappt. Und es hat geklappt und es schmeckte super. Der Senf dazu, das war einfach perfekt dann. Ich komme ja aus der Altenpflege, da ist es so, dass wenn die Leute keine Zähne mehr haben, dann kriegen die das ja auch so klein püriert. Aber daraus Waffeln zu machen, das ist natürlich da wirklich der Hit, ne? Ja gut, ist dann der nächste Schritt und sorgt auch für Abwechslung. Ne? Ja. Und dann wurde es bunt mit den Waffeln. Ja, dann kam Karneval. Und ich bin ja so ein wahnsinniger Karnevals- Fan? Oh nee, überhaupt gar nicht. Gar nicht. Ich bin so froh, dass meine Tochter inzwischen groß ist und ich eigentlich auch nicht mehr zum Zug gucken gehen muss und alles. Ja, aber Karneval kam, ich hatte das Ding hier, ich denke, was machst du? Mach was Buntes. Ja, dann habe ich da so ein bisschen Lebensmittelfarbe reingetan und das sah auch ganz witzig aus. Hat mir aber nicht gereicht. Und dann habe ich halt diese Büttenrede da mal ausprobiert. Ja, und das war eine Aktion. Ich muss da immer selber lachen, wenn ich dran denke. Weil ich habe hier in meinen Katakomben gesessen und habe in dieses Mikro reingeschrien und kam mir so wahnsinnig bescheuert dabei vor. Das glaubt einem kein Mensch. Hier über uns, da wohnt ja noch jemand und ich dachte, um Gottes Willen, wenn die das jetzt hört, die ruft die Polizei, die wüsste ja gar nicht, was los ist. Und ich musste immer so lachen und da musste ich immer und immer wieder dasselbe sagen. Und nee, also, das war schlimm. Ich kriege jetzt schon wieder hier. Aber letztendlich hat es dann geklappt und habe ich das auch so zusammengeschnitten. Und das hat Spaß gemacht, wirklich. Und extrem gut gemacht. Und echt extrem gut gemacht. Ich habe das hier zu Hause vorgespielt meiner Familie. Und da kam echt die Rückfrage, ey, hält die da wirklich eine Büttenrede? Also extrem gut. Ja, auch mit dem Publikum drunter gelegt, gell? Das war natürlich wirklich klasse so. Hast du auch schön getimed auf den Tusch und alles dann. Also da war schon Arbeit drin, oder? Schnibbelarbeit ohne Ende wahrscheinlich. Ja. Das hat ein kleines bisschen gedauert. Aber wie Karneval, wir hatten ja alle frei. Hier passiert ja Karneval nichts. Und wenn man nicht feiert, hat man halt viel Zeit. Ne? Ja, da war es auf jeden Fall gut untergebracht, die Zeit. Also ich habe es in der S-Bahn gehört und musste auch lachen. Mir ist das ja mittlerweile egal, was die Leute denken, rechts und links. Aber das war ja wirklich großartig. Ah, ja, aber das war auch echt eine Aktion. Und vor allen Dingen, jeder, dem ich das erzählt habe, die haben mir das ja zuerst gar nicht geglaubt. Die wissen ja auch, dass ich mit Karneval so gar nichts am Hut habe. Mhm. Und da war die erste Reaktion halt immer, wie, nee, du? Und ja, okay. Aber nein, das war eigentlich mit so ziemlich das Schönste. Ja, und dann letzte Woche eben diese Erbsenwaffeln. Ja. Was total anderes, weil ich dachte, nee, nachdem du jetzt hier so Mist gemacht hast, musst du auch noch was Seriöses bringen. Also was gut aussieht, was richtig edel schmeckt. Und dem war dann auch so. Ne? Also da kam dann also auch, meine Mutter kam sogar damit an und sagte, ach, wir haben ja was ausprobiert. Ne? Die hatten so kleine Pfannkuchen gemacht. Das wäre doch was für dein Waffeleisen. Ne? Die finden das sowieso so witzig. Und ich fand in dem Moment total toll, dass die sich Gedanken darüber macht, dass ich hier in den Waffeleisen mache. Ja, Teig gemacht, das grüne Zeug da reingepappt, ein bisschen Lachs dazu. Und nein, das war wirklich lecker. Also da war ich sehr angetan davon. Ja, und heute halt eben der Reinfall mit der roten Beete. Ja, dann fällt der Abschied nicht so schwer. Ich wollte es gerade sagen. Ich wollte es gerade sagen, okay. Danke, Frank. So ein bisschen schon. Ne? Ein bisschen man schon. Man kann sich daran gewöhnen. Ich habe es inzwischen auch richtig gern. Und ja. Oh. Aber nein. Jetzt soll bitte schön mal ein anderer. Und ja. Ja, jetzt hast du natürlich die Messlatte ganz schön hoch gelegt. Da bin ich ja gespannt. Ach nee, das hat einfach nur Spaß gemacht. Ja, das ist ja super. Auch schon allein. Ne? Das ist super. Ja, die Büttenrede, das war die Waffelwitsch-Saga 2, gell? Ja. Wenn das einer bei dir mal nachhören will noch. Wo ich sehr zu raten würde, ist bestimmt jetzt auch in der Fastenzeit noch erlaubt, die Büttenrede anzuhören. Da bin ich mir relativ sicher. Ja, deswegen wollte ich auch heute so ganz runde rote Beete-Waffeln. Ja, gut, egal, lassen wir es. Also ja, genau. Was fort ist, ist fort. Rote Beete ist halt für nichts wirklich gut. Doch, die schmeckt so total super. Ich esse das ja unheimlich gerne, so rote Beete, Apfel, Zwiebel. Da kann man so einen super Salat draus machen. Und mit Walnüssen drin? Nee, mit ohne, mit Meerrettich. Ah, mit ohne, okay. Ja. Nee, aber ich dachte, was roh schmeckt, schmeckt auch gebacken, aber das war falsch gedacht. Ich kenne rote Beete nur aus dem Heringssalat, glaube ich. Da gibt es auch was. Ja, das ist eine legitime Art, die zu verarbeiten. Dann sieht der so richtig lecker aus. Rosé. Möchtest du Rosé? Oh, wei, ja, prima. Aber Hundekekse hast du keine gebacken dann für dein, wie heißt der? Captain Jack heißt er, gell? Genau, Captain Jack. Nein, das war der allererste Gedanke, Hundekekse. Ja. Aber irgendwie, weiß ich nicht, bin ich gar nicht mehr dazu gekommen. Ja. Vielleicht morgen noch, bevor ich es wegschicke oder so. Ja. heute Nacht noch auf die Schnelle. Da kommt das lauwarm beim neuen Gast an. Beim neuen Gastgeber an. Genau, und dann mit Hundekeksgeschmack. Ja. Boah. ist noch heiß. Content ist hot. Jo. Wobei, in so Hundekekse, da kommt ja überhaupt nichts rein, was man als Mensch nicht auch essen könnte. Von daher wäre das auch gar nicht so schlimm gewesen, aber irgendwie, waren halt andere Sachen. Die sind nur trocken und schmecken nach nichts. Ja, genau. Eigentlich. Ne? Jo, dann hilft es ja nichts. Dann, ja. Uli, musst du dich jetzt wirklich verabschieden und ich denke, wir schauen mal, wer sich denn so beworben hat, da in deine Fußstapfen zu treten jetzt. Ja, in den nächsten Wochen. Wir haben wieder Wochen. 10 Bewerber. Ja. Es ist irre. 10 Stück, genau. Ja. Ich lese mal der Reihe nach des Eintreffens der Tweets aufgelistet. Und zwar Ludger Lafking hat sich beworben. Den kennt man auf Twitter als @liebeskönig. Geras Welt, da bleibt es schon wieder fast in der Familie, das Ganze. Grillzombie hat sich wieder beworben. Ich glaube, der war bei jedem Mal dabei mittlerweile. Das erste Mal dabei diesmal ist der Bobson Bob vom Bobson Bob Podcast. Dann haben wir hier die Jungs vom Popschutz Podcast. Das ist also die offizielle Abordnung vom Podcast Imperium. Der Oboman, der Christian, der Umwomukum hat sich auch beworben und möchte vegane Waffeln damit machen. Dann hat sich recht halbherzig beworben, das Radio Mobil, sie würden eh nie gewinnen. Ich habe euch trotzdem mit auf die Liste geschrieben, Uli und Sabine, da kommt er jetzt nicht raus. Vielleicht klappt es ja diesmal mit nur 10 Leuten. Kann ja sein. Dann der Peter Gorbatz hat sich beworben. Der Planet Kai, ja, das ist ja unser, das ist ja der einer der Ziehväter mit, der hat es ja als allererstes daheim gehabt. An sein Herz gedrückt, ja. Hat sich da, genau, und das Thema Maggi in die Runde geworfen. Und am Platz 10 haben wir den Keks vom Keks-Podcast. Der hat sich gestern nochmal kurz die Regeln erklären lassen auf Twitter und hat dann den entsprechenden Tweet mit dem Hashtag Wanderwaffeleisen abgesetzt. Sehr schön. Ja, Frank, was haben wir heute als Auslosungsobjekt? Oh ja, ist schon ganz hibbelig. Ja? Also seitdem ich es aus dem Karton entlassen habe. Oh, ist das Glücksrad. Ist das Glücksrad schon ganz hibbelig, okay. Da etwas auszulosen sozusagen. Haben wir denn ein Kamerakind oder machen wir das heute so? Dem Kamerakind müsste ich eben mal Bescheid stoßen. Ja, das Sie tust du mal. Ich dachte, der wäre jetzt schon unterwegs, nachdem du das WLAN wieder abgeknipst hast für die ganze Familie. Das ist ja irgendwie. Die haben natürlich den Nachmittag genutzt, ja? Um so viel wie möglich bei Netflix auf ihre Handys zu laden. Ja, das ist auch wichtig. Also Der Nett meinte heute Morgen, ich muss mal Platz schaffen auf meinem Handy für heute Abend. Und ich, ja, wieder nichts gerafft, ne? Ich wieder nichts gerafft, sagt zu dem, ja, aber du musst doch das Video nicht in so einer hohen Auflösung aufnehmen. Und ihr schissen, ne? Ja, darum ging es gar nicht. Die ganze Staffel 12 von irgendwas, ich weiß es nicht. Ich hol den mal eben. Ja, dann hol den mal. So, ihr kennt das schon, Frank fährt jetzt wieder auf seinem Golfcar durch sein Zuhause in den Westflügel, wo die Kinder untergebracht sind, und holt den Nett wahrscheinlich, nehme ich mal an. Unser Kamerakind. Ja, ich kann das leider überhaupt nicht beurteilen, ob sich irgendjemand überhaupt diese Videos anguckt, aber wir machen das mal vorsichtshalber, um da diversen, wie heißt es denn? Vorwurf ist zu viel gesagt, aber dass man das auch als Beweismittel haben, wie es halt so läuft. Genau. Für die Menschen, die einen nicht so starken Glauben haben wie andere. Ja, genau. Ja. Oder diesen verloren haben. Oder so. Und weil im Chat gerade gefragt wird, hier im PodWG-Chat, nein, wir sind nicht auf YouTube, wir sind natürlich auf Archive.org. Genau. Da gab es schon Videos, bevor es YouTube gab oder so. Was ist das denn? Ja. Das erkläre ich dir, wenn du mal im August wieder hier unten in meinen Gefilden bist. Dann geht ihr ins Archiv. Dann gehen wir mal ins Archiv, genau. Da stehen dann so blaue Kisten rum. Ja, ja, okay. Gut. Ich habe also vorschriftsmäßig das Glücksrad auf die Ziffer 1 gestellt, weil bei 1 haben wir bisher immer gestartet. Und jetzt werde ich mich bemühen, das möglichst gleichmäßig in Schwung zu bringen. Aha. Ich muss gerade auf den Kameramann doch noch warten. Ah, ja. Ach, der muss noch objektiv draufschreiben. Ich überbrücke das mit einem kleinen Lied. Oh, bitte, ja, ich bin gespannt. Sein Knab, ein Röslein stehen. Das ist, glaube ich, sogar gemeinfrei. Da kannst du ruhig alle vier Strophen singen. Ich habe mir extra hier so eine Liste hingelegt. Nein. Dinge, die ich singen darf. Ja, Lieder, die gemein sind, so gemein sind, dass sie schon wieder frei sind. Ja, ganz schön gemein, so frei zu sein. So. Okay, hat das Objektiv drauf? Also das ist folgendes. Der Nett hat so das untere Drittel, nein, Viertel seines Displays defekt. Und jetzt trifft er den Aufnahmeknopf nicht. Oh Gott, ja, dann kann das ja ein bisschen dauern. Ich trinke mal einen Schluck derweil. Ja, also, mach mal halt den Plan B. Ich hab ja auch noch so ein Gerät. Das ist natürlich, ich sag mal, ein iPhone 4S ist natürlich gegen so ein Hightech-Handy, wie der Nett hat, gar nichts. Aber ich habe mal irgendwo gesehen, dass das auch was wie ein Video aufnehmen kann. Ah, okay. Und zwar, wenn man hier auf Kamera und dann auf Video geht und dann wird der Knopf da unten rot. Jetzt kannst du das hier mitmachen. Das ist schön. Dann kann ich mir das gleich während des restlichen Podcasts immer wieder anschauen, wie es dazu. Okay. So, also, wir sind dann jetzt dann tatsächlich soweit. Trommelwirbel. Und los geht's. Es ist die Numero 5. Oh, und damit ist es der Popschutz-Podcast. Hey. Ja. Dazu. Bravo. Ich glaube, wenn ich das richtig weiß, heißt es, dass Waffeleisen reist aus der Eifel nach Hannover. Ha? Jo, aber das ist vom Porto her, glaube ich, egal. Ja. Und da wird es, glaube ich, auch schon sehnsüchtig erwartet, habe ich so auf Twitter gelesen. Da möchten die beiden gerne auch mal Waffeln backen. Sehr schön. Das ist toll. Popschutz-Podcast. Das ist echt, da ist der Name ja Programm. Da kannst du direkt checken, ja, mit dem Popschutz-Podcast. Ja, genau. Das ist der Soundcheck für kleine Menschen oder so. Oh, er hat's hochkant aufgenommen. Na gut. Aha. Ja gut. Immerhin. Es geht ja nur um. Genau. Ja, dann erscheine ich immer so dick, wenn ich ins Bild komme. Ach so. weil der Archive-Org dann immer quer abspielt. Ist egal. Ja, da muss man den Bildschirm rumdrehen. Genau. Nee, weiß ich nicht. Aber ich werde mich nicht für die 2 Minuten Video jetzt auch noch mit Videoschnitt befassen an der Stelle. Ich meine, wir können es ja dem Bob schicken, dann kann der das. Und das wird, ja, ja. Der meinst du, der könnte was draus machen? Oh, bestimmt, der macht ja tolle Videos. Der hat jetzt was mit so einem Greenscreen in den Hintergrund gemacht. Da war ich ja echt von den Socken. Da steht der da vor der Landschaft und die fliegt hinter ihm vorbei. Die fliegt vorbei. Fand ich toll. YouTube ist wie wenn du fliegst. Wenn's da fließt. Genau. Bobs und Bob TV auf YouTube. Kann man abonnieren. Sollte man abonnieren. Ja. An der Stelle. Da machen wir auch gleich noch Werbung. Dafür sind wir immer gut. Gut. Ja, Uli, ich werde dann die Adresse ausfindig machen. Ja, von mir auch erstmal herzlichen Glückwunsch. Jo. Und dann? Ja, dann schicke ich das auf die Reise. Ich habe auch noch ein kleines, Begleitanhängsel mit an das Waffeleisen drangehangen. Oh. Ja, da hängt nämlich jetzt noch ein weiterer TB, also ein Travel-Bug mit dran. Noch einer. Ja. und zwar habe ich die auch genannt, die bunte, nein, keine Hundewaffe, keine Hundekekse. Eigentlich habe ich die bunte Wanderwaffe genannt. Ja, das ist cool. Und das ist so ein kleines Ding aus diesen, wie heißen die noch? Bügelperlen. Wisst ihr, was Bügelperlen sind? Ja, ja, ja. Ja. Wer Mädchen hat, ne? Ich habe derer 3. Bei mir hat 1 gereicht. Ja. Ich kenne die Dinger. Ja. Ja, und die sind also noch übrig gewesen. Da habe ich dann so eine Waffe draus gebügelt und geperlt. Oh, und dann hängt die jetzt mit da dran. Und ja, bin ich mal gespannt, wie weit das noch reißt, ja. Ja, das ist ja toll. Super klasse. Ja, das sind die Geocacher. Die haben immer da was in der Hinterhand, gell? Für so Zeug. Cool. Ja, ja, ne, Bügelperlen, das sind diese Dinge, die findest du an den unmöglichsten Stellen. Ja, das stimmt. Und da liegt jetzt noch, meine Tochter ist inzwischen ausgezogen und ich finde die Dinger immer noch. Also das ist irgendwo in irgendeiner Sesselritze oder was weiß ich, findet sich immer mal wieder eins. Ja. Genau. Bügelperlen und Hundeleckerlis, die sind immer da, ja. Das ist so dieser kalte Schauer auf dem Rücken, wenn wir hatten so eine kleine Tonne mit was weiß ich, 40.000 Dingern drin oder was. Ja, und dieses Geräusch, wenn das umfällt, das treibt den Schweiß auf die Stirn. Das Geräusch, wenn die... Ja, vor allen Dingen, wenn die vorher noch nach Farben sortiert waren. Jo, da, hier, das ist was für die Monk-Gemeinde, da kann man sich mal richtig austoben. Ja, schön, oh, da freue ich mich, dann schauen wir mal, ob die auch gelockt werden, die TBs. Aber, ja, das will ich ja wohl hoffen. Ne? Wir werden es mal sehen, ja. Ich weiß jetzt nicht, ob beim Popschutz-Podcast jemand Geocachen tut. Aber das sehen wir dann. Schön. Ja, wenn nicht, dann sieht es wenigstens noch niedlich aus. Ne? Das ist toll. Und allen anderen Bewerbern sei gesagt, nicht aufstecken, immer wieder neu bewerben. Wer es 3-mal in Händen hält, darf es ja behalten, bekanntlich. Also lohnt sich auch mehrfach zu bewerben. Richtig, genau. Da war ja die Diskussion, ob man sich da nochmal bewerben darf. Darf man natürlich, ist überhaupt kein Thema. Klar. Ich habe mich diesmal gar nicht mehr getraut. Ich habe beim letzten Mal gesagt, weil ich hatte ja wirklich zum allerersten Mal da einfach was reingehauen und zack, Hauptgewinn. Ne? Ja. Und ich denke, nee, wenn du jetzt nochmal gezogen wirst und das Ding dann auch behalten darfst, nee, das wäre ganz, beim nächsten Mal, dann mache ich wieder mit. Ja. Also, Sorge, dass sie den Ärger der Podcast-Gemeinschaft haben. Wo sind meine Abonnenten? Ja. Ja. Und es ist mir jetzt eingefallen, wenn man es jetzt wirklich behalten darf, es ist ja ein Sammlerstück, also das kann man ruhig nochmal sagen. Das ist ja jetzt, dann haben wir ein Problem, dann müssen wir nämlich ein neues beschaffen. Dann macht man eine Wander Heißluftfritteuse. Ja, genau. Das käme bestimmt auch gut. Ja, ich stand jetzt so vor unserer und habe gedacht, da können wir auch so eine Wanderpokal draus machen. Aber Da kannst du bestimmt auch die Bügelperlen reinschütten. Die werden da ganz klasse drin. Ja, genau. Aber bitte nicht die Bügelperlen ins Waffeleisen geben. Ich glaube, das klebt. Ne? Nee, ich glaube, dann ist es hin. Ja, das würde ich auch vermuten. Du musst nur unten drunter und oben drüber Backpapier machen, dann geht das schon. Oh, der Profi. Nee, das ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Die Sauerei, wenn das an der Seite rausläuft. Ja, das wäre so eine Aktion für die Wanderwaffeleisenbeerdigung. Da können wir das dann machen. Und nochmal schön bunt machen. Da kommen die ganzen Pyromanen zum Einsatz. Gucken, wie lange das am Drehstrom durchhält. Ja. Damit geht es nicht schneller. Das ist ein Trugschluss. Nee. Oh, schön. Jetzt ist er wieder kaputt. Frank wieder kaputt gemacht. Oh, je. So. So. Na, geht it wieder. Ja. Geht wieder. Furchtbare Starkbier hier, das macht mich ganz fertig. Gut. Ja, was ich von der Uli noch weiß, ist, dass die Uli auch läuft. Also laufen auch in der Form von sportlich sich betätigen. Ist das richtig? Langsam. Läuft langsam, ja, das ist auch. Ja, ja, das sowieso. Also das ist auch so eine unendliche Geschichte, weil ich da inzwischen ja schon 100.000 Mal angesetzt und wieder abgebrochen habe. Ich habe ja immer gesagt, ich möchte einmal in meinem Leben so einen Volkslauf mitmachen. Ja, und nicht als Letzte ankommen, hast du gesagt. Und nicht als Letzte ankommen, genau. Ja, und das war jetzt wieder für den, ich glaube am 11. März sollte der stattfinden. Ne? So, hatte ich das wieder angesetzt und das geht dann nur so um lumpige 5 Kilometer. Das ist für mich schon eine Riesenherausforderung, die in einer bestimmten Zeit zu schaffen. Da habe ich immer gesagt, so, wenn du das in der und der Zeit schaffst, meldest du dich an. Ich war wieder so weit, wir hatten ja im Januar und sowas, war ja gar kein Schnee und nichts. Ich hatte das geschafft, wollte mich gerade da anmelden, ja, und seitdem haben wir Schnee und Eis und was weiß ich nicht was. Und ich sitze hier zu Hause und wenn ich dann mit meinen Turnschüchen da rausgehe, da breche ich mir das Genick. Das heißt, ich kann jetzt überhaupt nicht mehr weitermachen und das ist jetzt das dritte oder vierte Mal, ich weiß es nicht, dass ich sowas ins Auge gefasst hatte und muss das schon wieder abschminken. Ich habe bald keine Lust mehr. Ne? Ich gebe nicht auf. Der Hintergrund ist eigentlich der, ich habe im nächsten Monat auch einen runden Geburtstag und das sollte vorher stattfinden. Ah, okay. Deswegen war das jetzt auch noch mit dem März so der letzte Termin und ist egal. Aber vielleicht bleibe ich dran, vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Das ist wirklich so eine Endlosgeschichte und das nur wegen 5 Kilometer. Ne? Nach dem runden Geburtstag ist vor dem runden Geburtstag, also dementsprechend. Ich werde wirklich 30, ne? Hallo. Ich weiß das gerade nicht. Im Chat wird gerade gemutmaßt. Ja. Das werden wir nicht weiter verfolgen und verraten. Ja, gut. Also es steht, ich muss gerade deswegen so lachen, weil das tatsächlich auf meinen Einladungen draufsteht. Also ich werde natürlich nicht 30, um Gottes Willen. Es steht aber überall drauf, das ist mir inzwischen so ein Running Gag geworden, keine Ahnung. Deswegen fand ich das gerade ganz gut, dass das einer geschrieben hatte, ja. Ja gut, wenn du jetzt zurzeit aktiv nicht läufst, dann passt ja das Spiel, was wir immer gerne mit unseren Besuchern machen, umso besser. Machen wir nämlich ein bisschen Sporttheorie. Was, wie bitte? Ja, da bin ich Fachmann drin, ne? Ja, ich wusste, der Frank freut sich jetzt, wenn es um Sport geht. Da, und es geht um Laufen. Ich meine... Könnt ihr nur nicht fragen, wer heute Eishockey gespielt hat? Das wüsste ich wenigstens, ja. Ja, das wäre ja zu einfach. Also, aber es hat auch mit Olympia zu tun, was wir jetzt machen. Und zwar geht es darum, dass ich mal hier was vorbereitet habe und werde euch jetzt gleich mal ein paar Fragen zu den aktuellen Weltrekorden im Laufen stellen und bin gespannt, ob ihr da ansatzweise überhaupt was zu sagen könnt oder nicht. Vorher brauche ich aber, glaube ich, ein Zettel und ein Stift. Also, Ja. Ich dachte jetzt ein Öffner und ein, ja, ist egal. Nee, Öffner habe ich ja schon. www. Öffner habe ich ja schon. Google. Frag mal schon Google an. Das gilt aber nicht. Das geht nicht. Das gilt nicht. Das wäre ganz gut. Genau. Also, wir fangen mal ganz gemütlich mit dem ersten an, damit ihr so einen Einblick nicht wieder so gedacht ist. 100 Meter der Herren. Der aktuelle Weltrekord liegt der zwischen 8 und 9 Sekunden, zwischen 9 und 10 Sekunden oder zwischen 10 und 11 Sekunden. Ihr könnt euch auch gegenseitig beraten, notfalls. Oder im Chat. Zwischen 8 und 9, zwischen 9 und 10 oder zwischen 10 und 11 Sekunden. Wo liegt der aktuelle Weltrekord für 100 Meter Lauf der Männer? Zwischen 8 und 9. Ich würde sagen zwischen 9 und 10. Richtig, zwischen 9 und 10. Das ist der erste Punkt für die Uli. Er liegt ganz genau bei 9,58 Sekunden und wird gehalten von Usain Bolt. Der kommt aus Jamaika. War die Bobmannschaft eigentlich von Jamaika jetzt dabei? Die haben doch irgendwas gewonnen sogar, ne? Nee, haben sie? Ja. Nee. Ich glaube, die eine Fahrerin hieß nur so ähnlich. Also auf jeden Fall hat die Uli den ersten Punkt. Das ist doch schon mal was. Was glaubt ihr denn, wie lang man für 200 Meter braucht? 200 Meter der Herren. Ich gebe wieder drei vor. Zwischen 10 und 20 Sekunden, zwischen 20 und 25 Sekunden oder zwischen 25 und 30 Sekunden. Puh. Hm. Schwierig. Zwischen 20 und 25 Sekunden. Okay, was sagt die Uli? Ja, ich überlege noch, denn die haben ja schon Schwung, wenn die laufen. Deswegen, ich würde das erste sagen. Ja, die sind aber vielleicht auch schon müde, wenn sie laufen. Ja, die sind vielleicht nicht ganz so, aber die, nein, ich sag trotzdem, das ist das erste, was du gesagt hast. Also zwischen 10 und 20. Nee, Moment, zwischen 10 und 20? Nee, dann ja. dann darüber. 20 und 25? Ja, genau, dann das, ja. Ja, was hat der Frank gesagt? Dasselbe. Ja, der Rekord liegt zurzeit auch vom Mr. Bolt bei 19,19 Sekunden. War ich hatte doch das 20? Erste, ich hatte das erste gedacht. Wenn wir jetzt geschickt schneiden, könnten wir das so laufen lassen, aber leider. Nein. Der Backhauscast wird nicht geschnitten. Sorry. Ja, tatsächlich. Also 19,19 Sekunden. Boah. Ja. Der kann schnell laufen. Dann schauen wir doch mal, wie schnell die Frauen sind. Dasselbe, 100 Meter der Frauen. Ich hätte im Angebot zwischen 8 und 9, zwischen 9 und 10 oder zwischen 10 und 11 Sekunden. Die 100 Meter der Frauen. Uli sagt zwischen 10 und 11. Und Frank? Du hast schon mal gesehen, wenn die laufen. Ja. Leichter. Ja, gut. Ich wollte nur fragen. Genau. Also das ist auf dieser roten Bahn, ist das für genau, das und dann geht das so peng und dann ja. hat. Und dann so. ab die Katz. Genau. Also Google die Katz, zack, boom. Zwischen 10 und also zwischen 8 und 9, 9 und 10 oder zwischen 10 und 11 Sekunden? Zwischen 10 und 11, sag ich. Zwischen 10 und 11, hat Uli auch gesagt, gell? Ja. Und das ist richtig, 10,49 Sekunden. Hm. Das ist ein Punkt für Uli, einen für Frank und wird zurzeit noch gehalten von Florence Griffiths Joyner. Aha. Aufgestellt am 16.07.1988 in Indianapolis. So lang steht dieser Weltrekord schon. Also bis dahin hat keiner geschafft, schneller zu laufen. Die 200 Meter der Frauen hätte ich im Angebot zwischen 10 und 20 Sekunden, zwischen 20 und 25 Sekunden oder zwischen 25 und 30 Sekunden. 200 Meter, also der Doppelte. Da sage ich jetzt nochmal zwischen 20 und 25. Okay. Frank. Ja, ich glaube das aber auch zwischen 20 und 25. Okay, dann kriegt ihr beide einen Punkt, weil es sind 21,34 Sekunden. Oh, ja, wow. Ja. Was waren die Männer? Die Männer waren 200 Meter, waren 19,19. Liegt nicht weit auseinander. Ja, und ist auch Florence Griffiths Joyner, die diesen Rekord hält. Mhm. Seit 88 in Seoul ist die Ding wohl gelaufen. Am 29. September. So. Ein paar habe ich noch, ein paar machen wir noch. Die ich Männer. Dachte, die hören jetzt auf, dann hätte ich gewonnen. Dann hättest du gewonnen, ja. Also, so leicht, so einfach ist das nicht. Der Frank braucht ja auch noch eine Chance. Ne? Mal gucken. Also 400 Meter der Männer. Ja? Vielleicht kann man jetzt sogar rechnen, sage ich mal. Ich hätte im Angebot 35 bis 40 Sekunden, 40 bis 45 Sekunden oder 45 bis 50 Sekunden. A, B oder C. Wählen Sie jetzt. 35, 40, 40, 45, 45, 50. 400 Meter sind zu laufen. Der aktuelle Weltrekord. Zwischen 40 und 45. Gut. 400 Meter sind weit, ey, Mann. Ja, also egal, ich bleib dabei. Ich überlege doch. Nein, ich nehme 45 und das andere, damit es mal spannend wird. 45 bis 50. Ja, genau. Also. Es sind 43,03 Sekunden. Boah. Das heißt, der Frank kriegt tatsächlich auch ein Pünktchen wieder. Es ist unentschieden. Nee, die Uli hat ja gesagt 45 und 50, damit es spannender wird. Ja. Und wird gehalten. Da habe ich mir selber ein Bein gestellt mit den ganzen Sportlernamen hier. Weide van Niekerk. Der kommt aus Südafrika. Zumindest kenne ich die Flaggen. Am 14.08.2016. Aufgestellt in Rio de Janeiro. So, und dann geht's weiter mit den 800 Metern der Männer. Da hätte ich im Angebot 1 Minute 20 bis 1 Minute 30. 1 Minute 30 bis 1 Minute 40 oder 1 Minute 40 bis 1 Minute 50. Wo liegt da? Zwischen 1,40 und 1,50. Okay. Gab auch 1,30 bis 1,40. Gab auch 1,30 bis 1,40, ja. Ich nehme das einfach so. Du nimmst 1,30 bis 1,40. Ah. Nein. Aber es ist auch wirklich ganz knapp. Also der Rekord für die 800 Meter der Männer liegt zurzeit bei 1 Minute 40 Sekunden und 91 Hundertstel. Boah. Also ist ganz knapp ein Punkt für den Frank dann an der Stelle. Ja, wird von einem Menschen aus Kenia noch gehalten, dessen Namen ich jetzt nicht mal im Ansatz versuchen werde auszusprechen. Am 9.8.2012 in London aufgestellt. Der Vorname ist David, was danach kommt. Lassen wir jetzt mal einfach. Das kann jeder für sich selber mal nachschlagen. Und uns gerne als Audiokommentar einsprechen. Ja. So, die Frauen sind auch schon 400 Meter gelaufen. Gibt's auch einen Rekord. Und zwar, der liegt irgendwo zwischen 30 und 40. Zwischen 40 und 50 oder zwischen 50 und 55 Sekunden. 400 Meter der Frauen. Zwischen 40 und 50. So. Zwischen 40 und 50, okay. Frank, 400 Meter der Frauen. Sagst du 400 Meter ist, glaube ich, einmal ganz rum, ne? Oder? Schon. Ne? Sagst du die Staffelung nochmal? Ja, 30 und 40 Sekunden, 40 und 50 Sekunden oder 50 und 55 Sekunden. Ja, zwischen 40 und 50, würde ich auch sagen. Würdest du auch sagen? Dann habt ihr beide recht, es sind 47 Sekunden und 60 Hundertstel. Wird nach wie vor gehalten von Marita Koch aus der damaligen DDR am 6.10.1985 aufgestellt. Boah. Seitdem ist niemand schneller gelaufen. Also Uli, ne? Kannst du noch 400 Meter ist jetzt kein Volkslauf, aber naja, kann man den Rekord noch auf jeden Fall holen. Also machen wir die 800 Meter der Frauen. Da habe ich im Angebot 1 Minute 30, 1 Minute 40, 1 Minute 40 bis 1 Minute 50 oder sind sogar 1 Minute 50 bis 1 Minute 60, um das Ganze zu erledigen. 1 Minute 50 bis 1 Minute 60, sage ich. Okay. Nee, ich nicht. Die sind schneller. Ich sag 1,40 bis 1,50. Oh, Uli, jetzt überleg doch mal. Wieso? Der Mann ist doch eben 1,40 gelaufen. Und so viel langsamer sind die Frauen doch gar nicht. Ja, ist aber so, dass der aktuelle Rekord bei 1 Minute 53,28 liegt. Was? Du hast doch, Moment, das waren doch Dann habe ich das falsch behalten. Ich hatte jetzt 1,40 im Kopf. Ja, stimmt auch. 800 Meter der Männer war 1 Minute 40,91 und 800 Meter der Frauen ist der Weltrekord bei 1 Minute 53,28. Ach so, ja, okay. Ja, ja. Jetzt haben, es ja. hat was gedauert. Ja, ja, ja. Also 13 Sekunden knapp mehr. Nee, das hätte ich nicht gedacht, aber okay. Dann hätte ich hier noch Hürdenlauf und so und Gedön, aber ich glaube, das wird dann zu lang im Großen und Ganzen. Dann machen wir noch zwei und zwar habe ich hier noch die Weltrekorde für Marathon. Oha. Das wäre noch im Angebot und die Königsdisziplin hätte ich dann noch die 4x100 Meter Staffel. Okay, die vier machen wir jetzt noch. Mhm. Also Marathon der Männer. Der aktuelle Weltrekord im Marathon liegt zwischen 1 Stunde und 50 Minuten bis 2 Stunden, zwischen 2 Stunden und 2 Stunden und 10 Minuten oder zwischen 2 Stunden 10 Minuten und 2 Stunden 20 Minuten. Marathon, meines Wissens, 42 Kilometer, richtig? Mhm. Oder 44, 42, ne? Ich wollte gerade fragen, wie viele Kilometer das sind. Ich weiß ja gar nicht. 42, würde ich sagen. Gesundes Halbwissen. Boah, 42 Kilometer. Das ist von dir bis ein Köln-Orts Eingang. Ich sag, wenn einer richtig rennt, der rennt ja keine 42 km/h. Also Stunde. Das ist ein guter Ansatz. Zwei Stunden, dann müsste der ja 21 km/h mehr oder weniger konstant laufen. Was war 2 Stunden bis? 2 Stunden 10 bis 2 Stunden 20 war die höchste. Das nehme ich. Das nimmst du. Gut. Ich tendiere auch dazu, denn das ist schon verdammt schnell, ne? Ja, und das über die Distanz gehalten, das ist ja krass. Da habe ich mir noch gar keinen Gedanken zu gemacht, ehrlich gesagt. Ja. Das Dumme ist nur, wenn ich das jetzt auch nehme, da kann ich ja nicht Punkte aufholen. Falls das ist richtig. Jetzt muss man taktieren langsam. Also es steht im Moment 1, 2, 3, 4, 5 zu 4 für den Frank. Das heißt, mit einer richtigen Antwort könntest du zumindest gleichziehen jetzt. Ja, aber ich lasse es mal dabei. Also, du lässt es mal dabei. Ja. Unter 2 Stunden. Jetzt bin ich gespannt. Das ist sehr, sehr schade. 2 Stunden, 2 Minuten, 57 ist der aktuelle Weltrekord. Boah. Im Marathon der Männer ist ein Mensch, der auch aus Kenia kommt und der mit Vornamen Dennis heißt. So. Das musst du dir mal vorstellen. Ja, die sind schnell. 2 Stunden lang 21 km/h mehr oder weniger zu laufen. Ja. Ich meine, ich kriegte noch nicht mal die 21 km/h für 10 Meter hin, ja. Aber es ist unfassbar. Unfassbar. Das ist unfassbar schnell, das finde ich auch. Ja, und auch auf die Strecke, ne? 2 Stunden, 2,57. Das ist echt unglaublich. Ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich aber auch ein bisschen mit Rückenwind und beste Bedingungen und keine Ahnung. Hat aber stattgefunden am 28.09.2014 in Berlin. Ach, okay. Ist der aufgestellt worden. Der Rekord, ja. So, dann, was meint er, wie schnell laufen die Frauen im Marathon? Ich gebe mal die Zeiten vor. Und zwar fangen wir da an bei 2 Stunden und 2 Stunden 10. 2 Stunden 10 bis 2 Stunden 20 Minuten oder 2 Stunden 20 bis 2 Stunden und 30 Minuten. Wo liegt der aktuelle Weltrekord der Frauen im Marathonlauf? 2:20 bis 2:30. Ja, würde ich jetzt aber auch sagen. Das war bei diesen 800 Metern ebenso krass der Unterschied. Ja. Ich denke, ich gehe auch darauf. Ja. Denn zu bedenken gibt noch der Nachtzug, das kommt darauf an, ob mit oder ohne High Heels gelaufen würde. Ja, ich glaube, die laufen sogar teilweise barfuß. Ja, und ich war erstaunt, ihr werdet auch erstaunt sein. Es sind 2 Stunden, 17 Minuten und 0,1 Sekunden ist der aktuelle Rekord im Marathonlauf. Ja. Viertelstunde kürzer quasi, länger. Ja, ist eine Frau aus Kenia, die heißt Mary mit Vornamen. Cool. Nachnamen schenke ich mir wieder, kann ich eh nicht aussprechen. Auch in Berlin aufgestellt am 23.04.2017. Also, zwei. Ja, jetzt leer ausgegangen, die Runde. Die, da seid ihr leer ausgegangen, ja. Das heißt, im Moment führt der Frank noch mit einem Pünktchen. Uli, du kannst es noch, wir haben noch zwei. Ja, ich streng mich an, ja. Zwei, du kannst es noch rausreißen hier. 4x100 Meter Staffel der Männer. Hätte ich im Angebot, die brauchen dafür zwischen 30 und 40 Sekunden, zwischen 40 und 50 Sekunden oder zwischen 50 und 55 Sekunden. 4x100 Meter Staffel mit Staffelstabübergabe und allem Zip und Zap. Wollte gerade sagen, ne? Ja. 4x100 Meter. Aber die Staffelübergabe ist ja so, der andere Läufer, der läuft ja dann schon. Ja. Und der läuft ja nicht erst los, wenn der Staffelstab übergeben wird. Im besten Falle laufen beide im Moment der Staffelstabübergabe. Ja, das habe ich auch mal gesehen. Also zwischen 30 und 40, zwischen 40 und 50 oder zwischen 50 und 55 Sekunden. Zwischen 40 und 50, sage ich. Zwischen 40 und 50, sagst du, gut. So, nee, ich sag jetzt zwischen 30 und 40. Und das war eine weise Entscheidung. 36,84. Juhu, wow. Siehst du, auch. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, Matchball. Und den Matchball machen wir mit der 4x100 Meter Staffel der Damen. Und da habe ich 30 bis 40 Sekunden, 40 bis 50 Sekunden. Oder 50 bis 55 Sekunden. Irgendwo in einem dieser Zeiträume liegt der aktuelle Rekord. 40 bis 50 Sekunden. Das ist doof, das wollte ich jetzt auch sagen, aber dann gibt es ja auch wieder ein Unentschieden. Ne? Aber ja, dann machen wir ein Stechen, ich habe noch. Ja, okay, dann sag ich's auch, ja. Dann sagst du also zwischen 40 und 50. Dabei. Ja, da kriegt er beide noch ein Pünktchen, weil das liegt aktuell bei 40,82 Sekunden, wird gehalten von den USA. Mhm. Bei den Frauen, bei den Männern, weiß ich nicht, ob ich es gesagt habe, 400 Meter Staffel Rekord haben zurzeit die Jungs aus Jamaika. Ah, okay. Im Säckchen, so sag ich mal, genau. Dann machen wir doch noch die 110 Meter Hürden der Männer. Die habe ich hier noch. Zwischen 11 und 12. Zwischen 12 und 13 oder zwischen 13 und 14 Sekunden. Hürden heißt ja laufen, springen, ja, laufen, springen. Ne? Möglichst nicht hinfallen. Also zwischen was? 10 und? Also zwischen 11 und 12. Mhm. Zwischen 12 und 13 oder zwischen 13 und 14 Sekunden. Die 110 Meter der Hürden. Zwischen 12 und 13. Der Hürden. Die 110 Meter Hürden der Männer. Goldene so. Mitte, würde ich jetzt auch wieder. Ja. Sagen, ja. Die goldene Mitte, alle beide? Ja, ja. So kommen wir natürlich auf keinen grünen Zweig. Nee. Aber ist okay, passt, habt ihr auch beide richtig. 12 Sekunden und 80 Hundertstel oder Zehntel sind das, Entschuldigung, Zehntel. Wird gehalten von Aris Merritt aus den USA. Und damit die Frauen nicht zu kurz kommen, machen wir auch noch die 100. Die laufende 100 Meter Hürden habe ich auch gelernt jetzt bei der Recherche. 100 Meter Hürden der Frauen. Mhm. Da hätte ich im Angebot zwischen 10 und 11, 11 und 12 oder 12 und 13 Sekunden. 100 Meter. 12 und 13. Zwischen 11 und 12. So, jetzt wird's entschieden, ja. Jetzt wird's entschieden, genau. Es sind 12,20 Sekunden. Boah. So, damit hat die Uli gewonnen. Glückwunsch, schau. Dann hast du jetzt schon mal zum ersten Mal einen Wettbewerb im Laufen gewonnen. Ich dachte, da können wir dir doch bestimmt eine große Freude mitmachen, oder? Ja. Ja, was habe ich denn jetzt gewonnen? Noch eine Runde Wanderwaffel? Gratis Backhauscast. Yay. Du darfst die Folge schneiden. Nein. Nicht schneiden, bitte. Ich leg noch ein paar Tusche darunter. Ja, genau. Du hast an Wissen und Ansehen gewonnen an der Stelle jetzt. Auf jeden Fall. Und Ruhm und Ehre. Ja, Ruhm und Ehre, genau. Ja. Du weißt, dass dabei sein ist alles, aber das gilt mehr für den Frank an der Stelle. Liebe der olympische Gedanke. 100 Meter Hürden der Frauen ist zurzeit der Rekord gehalten von Kendra Harrison, die kommt aus den USA und hat den am 22.07.2016 in London aufgestellt. So, also kann ich sehr empfehlen, weil ich habe das natürlich nicht alles selber gewusst, ist ja klar. Gibt's auf Wikipedia, einfach mal olympische Weltrekorde eingeben. Gibt's eine ganze Seite, da sind sämtliche Leichtathletikrekorde. Ich war sehr erstaunt über einige Dinge, vor allem wie alt mancher Rekord schon ist. Also ja, wenn du da schaust, das ist wirklich erstaunlich, ne? Wir hatten ja jetzt hier die aus der ehemaligen DDR, hier die Marita Koch. Mhm. Ich meine, von 85 bis heute ist keiner noch mal so schnell gelaufen. Das finde ich schon spaßig, ja. Gibt's auch noch Hochspringen, Stabhochsprung und alles ist da aufgelistet. Fand ich eine ganz interessante Seite und dachte ich, das passt heute ganz gut hier hin. Mhm. Ja. Ja, toll. Herzlichen Dank. Ja, das gerne. Hat Spaß gemacht. Ja, schön. Ja, finde ich auch. Also, mit null Wissen dann doch immerhin 5 Punkte generiert. Ja. Ich hatte erst überlegt, oder ich hätte es gern aufs Zehntel genau, aber da dachte ich, das wird nichts. Hatte ich so im Gefühl. Oh, Schrecken. Ja, oh, Schreck. Backhaus und Sport ist ja so eine Sache. Ne? Weil, Uli, hattest du eben gesagt, in welchem Zeitrahmen du die 5 Kilometer schaffen wolltest? Nee. Nee, okay. Weil ich hatte mich nämlich da auf Anhieb gefragt, also 5 Kilometer und sich dann auch noch einen Zeitrahmen setzen, das wäre für mich schon gar nicht drin. Doch, ich müsste die 5 Kilometer mal erst schaffen und dann. Ja gut, das war ja der erste Schritt. Ne? Und der zweite, der war dann halt, ich habe mir die Ergebnisse so von den letzten Jahren angeguckt und dann sehe ich ja, wie schnell oder wie langsam die Langsamsten da waren und habe dann gesagt, so, da musst du jetzt mindestens, sagen wir mal, 5 Minuten drunter bleiben, dann bist du auf der sicheren Seite und wirst halt nicht Letzter. Also wenn jemand selber läuft, der weiß, dass das jetzt nicht so schnell ist, ja. Ja, 5 Kilometer schaffe ich spazieren gehen vielleicht, aber. Wenn man da einmal anfängt, ist das gar nicht so schlimm. Also das hört sich dann schlimmer an, als es wirklich ist. Mhm. Ja, aber klasse. Bleib da mal dran und dann kannst du da in deinem Podcast ja schön berichten drüber dann. Habe ich auch vor. Ne? Da habe ich mir auch so ein bisschen selber Druck gemacht, ne? Indem ich das alles auch immer schön aufschreibe und ja. Kreative Pause. Oha. Wer weiß, was es war? Klaus hat gerade sein Mikrofon gemutet. Das ist jetzt echt ein bisschen schade. Nee, ich habe ja den Ablaufplan. Ich wusste ja, was kommt. Ich wollte eigentlich auch den Lautsprecher ausmachen. Hast die falsche Taste geklickt, Jung. Ja, wenn, muss ich ja beides ausmachen. Ich weiß nicht, wie viel hast du denn abgespielt jetzt davon? 11 Sekunden. Ah, okay. Also auf der Hammond-Orgel. Orgel georgelt. Ja, die Lok 1414. Ein Kindheitstrauma kehrt zurück. Steht hier. Die ist uns diese Woche dazwischen gekommen, dem Klaus und mir. Und der Kai ist natürlich schuld, der Planet Kai. Irgendwer muss ja schuld sein. Der hat eine Zugfahrt angetreten und dann schrieb er in irgendeinem Tweet, da vorne kommt die Emma schon. Und bei Emma hatte ich direkt diese Verlinkung zur Lok 1414. Ich glaube, da musst du jetzt mal auch erklären, was das denn genau ist, Lok 14. Ja, ich weiß nicht, ob da jetzt jeder was mit anfangen kann. Wir zwei ja, Uli wahrscheinlich eher nicht, nehme ich mal doch, an. Doch, Uli auch. Doch. Uli auch. Oh, herzlich willkommen. Super. Ja, dann erklär mal, Frank. Ja, klar, die Lok 1414. Die Lok 1414, das ist ein, also ich sag mal, ich erkläre das mal aus meiner Perspektive. Für mich ist die Lok 1414 sagenhafte Kindheitserinnerung, weil wir hatten eine Hörspiel-Langspielplatte. Ich sag das Wort nochmal, weil es ist heutzutage gibt's Wörter, werden nicht mehr so oft benutzt, ja. Hörspiel-Langspielplatte. Das ist so schwarze Scheiben mit einem Loch in der Mitte, die man mittels eines Abtastsystems abspielen konnte. Und dann hat das Töne gemacht. Und ja gut, im Grunde ist das natürlich auch alles Literatur. Das heißt, wer hat denn, ich weiß gar nicht, wer der Autor da genau ist. Müsste ich jetzt auf, Aber ich kann ja mal eben bei Wikipedia nachgucken. Das mach's mal. Ich wüsste es auch nicht zu sagen. Friedrich Feld steht hier. Ah, der okay. Der ist österreichischer Autor, genau. Wie gesagt, weiß ich nicht sowas. Ich weiß nur, wir hatten eine Langspielplatte, da waren 4 Geschichten drauf. Die Lok 1414 geht auf Urlaub, war die erste eine Geschichte. Dann auf derselben Seite der Langspielplatte, die Lok 1414 hat Geburtstag. Auf der B-Seite war die Lok 1414 im Wilden Westen. Und die Lok 1414 lernt zaubern. Da war die bei irgendwelchen Zwergen? Oder ist die da auf dem Geburtstag bei den Zwergen? Nee, da hat die Geburtstag. Ich weiß halt, ja, ist lang her. Es ist lang her. Und ich habe dann zwar auch auf YouTube direkt irgendwelche Abspielmöglichkeiten der Lok 1414 entdeckt, aber ich habe es jetzt diese Woche nicht geschafft, mir das tatsächlich nochmal anzuhören. Aber ich weiß, das ist wirklich oft gelaufen. Als Hörspiel bei uns im Kinderzimmer, im gemeinschaftlichen Kinderzimmer von Klaus und mir. Ja. Auf Klaus seinen Schallplattenspieler, versteht sich. Auf meinem Plattenspieler musste sowas gehört werden. Ja, ein roter Philips Schallplattenspieler. Ja, der sah ein bisschen aus wie eine Schreibmaschine. Weil da genau, war wie so eine Reiseschreibmaschine war das Ding. Da ist der Lautsprecher im Deckel drin gewesen. Man konnte aufklappen und dann kam es in brillanter Tonqualität vieles heraus aus diesem kleinen 8 Zoll Lautsprecher. Hallo. Ja, wo du es getwittert hast, hatte ich auch gleich wieder so dieses, so im Hinterkopf und dann auch diese schreckliche Geschichte, wo die irgendwie vor dem Schnellzug, vor dem D-Zug abhauen muss oder irgendwas. Er jagt mich immer schneller. Und dann schafft sie natürlich so gerade noch zur Weiche und die ist auch noch richtig gestellt und dann musst du durchschnaufen. Ich konnte nachts nicht schlafen. Es war schrecklich. Wenn ich eine Weiche fände. Oh, bei dir sitzt es aber noch richtig tief. Aber es ist sowas von eingebrannt. Da freue ich mich, dass sich die 16 Jahre Therapie doch gelohnt haben bei mir, um das zu verdrängen. Ich kann ja jetzt noch ein paar Zitate bringen, dann musst du den Therapeuten nochmal aussuchen. Falls der noch praktiziert nach deiner Therapie. Ja, hoffentlich habe ich noch ein Bonusheftchen. Ich bin da irgendwo. Oh Gott. Und in der Eifel fuhr die Lok 1414 auch bergauf und runter, oder? Also die fuhr in meiner Erinnerung, also das ist ganz, ganz vage. Also ich weiß, dass sie fuhr, aber unsere Schwerpunkte lagen irgendwo anders. Also ich sehe vor mir auch irgendwie diese schwarzen Schallplatten mit diesem rot-weißen Europa, glaube ich, stand da überall drauf. Jo, richtig. Und dann, wir haben also... Entschuldigung, mehr so Märchen gehört mit diesem wunderbaren Erzähler mit der schönen Stimme. Hans Petsch. Richtig, genau der. Den habe ich geliebt. Also und dann habe ich egal was, Schneeweißchen und Rosenrot und die 7 Geißlein und sowas alles hoch und runter gehört. Also an dem Mann konnte ich mich nicht satt hören. Aber die Lok, die war auch dabei. Und man glaubt es nicht, als kleines Kind habe ich die Zauberflöte geliebt. Ach. Ja, ich weiß nicht, wie das kam, aber ich habe auch stundenlang vor einem Plattenspieler gesessen. Und ich weiß auch noch ungefähr, so wie das Cover von dieser Platte aussah, so blau mit diesen Federn drauf und diesen Papageno und sowas. Und habe stundenlang die Zauberflöte hoch und runter gehört. Also wusste nicht, was das war, aber fand das halt toll mit den Vögeln und den Vogelfängern und ja. Ja, ich fand auch dieses Schallplattenhören als Kind hatte auch etwas Meditatives, ne? Weil man hat ja wirklich vor diesem Schallplattenspieler gesessen und der Schallplatte beim Drehen zugeguckt. Ja, genau. Und Peter und der Wolf sehe ich da gerade. Ja, so Nachtzug schreibt das. Ach ja, da saß man so im Schneider, sitzt davor und das drehte sich. Ja, genau. Ja, herrlich. Was hatten wir denn noch so auf dem Plattenteller? Ich überlege gerade. Hier den Kasper hatten wir. Ach, den Kasper Hauser, ne? Kasper, nee, wie hieß der denn hier? Nee, dort seht ihr einen Feigling rennen, gleich werden ihm die Hosen brennen. Und das Wirtshaus im Spessart, das ist auch noch so. Ja. Aber da kriege ich nichts mehr von zusammen. Ich weiß nur, dass es das gab und dass wir es gehört haben. Und es war, glaube ich, ziemlich gruselig. Aber Der Nachtzug schreibt, Augsburger Puppenkiste hatten wir nicht. Nee. Auf Blatt. Aber Kimba hatten wir. Kimba, der weiße Löwe. Der weiße Löwe, ja. Ja. Och, das war so traurig irgendwann. Das war so, wenn du mal so einen richtig schlechten Tag hattest, das Ding noch hinten drauf, dann ja, warst du ja am nächsten Tag erstmal krank. Und wir hatten die Biene Maya. Das stimmt. Und ja. da ist ja unser, unser Lieblingszitat ist das, was man auch nach einem guten achtgängigen Menü sagt. Oh, mein Bauch ist so voll, ihr wird gleich platschen. Maya. Maya. Ja, das stimmt. Oh, ja. Und die Folge, wo er sein Gedächtnis verliert und meint, er wäre eine Ameise, die ist einfach, genau, auch großartig. Ja, das ist ja riesig. Dicke Willi als Ameise. Kassandra, Kastagnetten. Kastagnetten. Junge Kastagnetten, will dich Kassandra. Ja. Ja, der Willi ist ja sowieso da meine Lieblingsfigur, ne? Der, also von der Sprache einfach ist das ist so genial gemacht. Ich weiß gar nicht, wer den gesprochen hat. Also das ist wirklich doll. Willi und dicht gefolgt von Flip. Genau. Ja, und wir waren früher drei Mädchen zu Hause und da musste ich immer Heidi gucken. Heidi, oh. Ah, oh, da fällt mir auch was zu ein. Ja, die Zeichentrickserie, wo Heidi mit den großen Augen. Ja, genau, die allererste. Und, ein erstes Anime im deutschen Fernsehen, Heidi, übrigens. Genau. Ja. Und sie haben ja immer über dem Feuer Käse geschmolzen. Und ich glaube, das war im Hause Backhaus die Initialzündung, sich so ein Raclette-Gerät anzuschaffen. Weil das aber auch immer so lecker aussah. Ne? Das sah gut aus. Da, ne? dieser Käse da auf dem gezeichneten Brot. Ja, schmolz. So schmolz und dann rum, nom, nom, nom. Ja. Ist aber genauso überbewertet wie die Bohnensuppe in Terence Hill-Filmen. Ja. Und Kohlgerichte in irgendwelchen anderen Filmen. Ja. Nee, Heidi haben wir auch schauen dürfen. Das stimmt. Ja, und wir hatten das auch eine Heidi-Schallplatte. Das als Jungs. Mann. Ja. Aber das war ja immer alles so traurig am Anfang erstmal. Erstmal Vater, Mutter, alles tot und dann weg mit dem Kind auf der Alm. Ich meine, vom Grundgedanken her eher schrecklich. Aber hält sich immer noch. Ne? Ja, das ist okay, die ist ja auch traurig, die Geschichte. Auch mit dem Export nach Frankfurt und so, das war ja auch keine gute Idee. Obwohl die unsrigen hier, die haben das übersprungen. Die haben wir mit Meister Eder und seinem Pumuckl gezogen. Ja. Ob das so die richtige Idee war, aber egal. Musst du ständig Sachen suchen, weil die ständig war weit weg. Genau. Den kleinen Muck hatten wir auch auf Schallplatte, kann ich mal. Oh, das ist richtig, ja. Das ist richtig. Ja, Märchen hatten wir das ein oder andere noch. Das war ja, aber Märchen war ja bei uns mehr abgedeckt durch den Märchenwald. Den könnte die Uli auch kennen vielleicht. Den Märchenwald, wo ist der? In Altenberg, ne? Altenberg. Altenberg? Was, wo? Nee. Nee? Ist das zu weit von der Eifel, oder? Das ist zu weit weg von der Eifel. Ist für Rheinländer mehr. Ist so mehr Wuppertaler Einzugsgebiet da, Bermelskirchen. Ich kann mich da an irgendwas erinnern. Also meine Großeltern, die kommen ja aus dem Ruhrpott. Mhm. Wir sind da mal in so einem Märchenwald gewesen. Da war noch so ein Dinosaurierpark mit dabei. Traumland. Glaube ich, hieß das. Ich weiß es nicht. Das muss da auch irgendwo in der Ecke gewesen sein. Und da habe ich auch nur noch so eine ganz dunkle Erinnerung. Da waren noch so Buden mit Figuren, auf die konnte man mit so Gewehren schießen. Und wenn man dann getroffen hat, dann haben die sich bewegt. Man hat die damit aktiviert. Man hat die also diese mit geschossen. Und da war irgendwo so ein Klavierspieler. Und jedes Mal, wenn man dann irgendwo auf das Klavier getroffen hatte, spielte der ein Stück von seinem Stück. Und ich habe dann also immer wieder auf diesem Klavierspieler, ich wollte unbedingt, dass er das Stück zu Ende spielt. Die arme Sau, ey. Also das waren so Pappfiguren, hallo, die waren nicht echt. Oh, toll. Und hab dann dann halt irgendwann gemerkt, dass der dann halt immer dasselbe spielt und dass dieses Stück, ich hätte da noch ewig drauf schießen können, der wäre niemals fertig geworden. Aber das ist das Einzige, was mir davon auch noch übrig geblieben ist, eben und halt diese Dinosaurier, ja. Ja, genau, Märchenwald. Ja, der Märchenwald im alten, in Altenberg. Ich will immer sagen, im Altenberger Dom, das ist ja völliger Unsinn. Im Altenberger Dom ist kein Märchenwald, aber naja, egal. Ja, der ist da aber auch mit Eck. Genau. Ja. Aber das ist so richtig traditionell Märchenwald, viele Grimms-Märchen da ausgestellt und manche, also auch so in so Häuschen und so natürlich. Und vor manchen Häuschen muss man sich halt hinstellen und irgendwelche Sprüche rufen. Und dann passiert da was, dann, was weiß ich, bei Knüppel aus dem Sack brüllst du Knüppel aus dem Sack und dann wird da der Rapunzel, lass dein Haar herunter. Genau. Oder das Rumpelstilzchen rufen. Ja. Genau. Das haben wir dann immer sehr gern mit unserem Herrn Vater gemacht, weil der konnte ja auch wirklich rufen. Ja. Das hast du jetzt aber schön gesagt. Schön gesagt. Ja. Sind immer vier Reihen vorne, sind die Kinder auch noch zusammengezuckt. Wenn der nach Rapunzel gebrüllt hat von hinten. Ja, beziehungsweise der rief Rumpelstilzchen und Rapunzel ließ ihr Haar herab, zwei Häuser weiter. Ja, genau. Wenn man laut genug ist, geht das. Ja, ja. Ja, genau. Ich habe letztens noch ein Video übrigens gesehen, ein VHS-Video. Wo wir mal eine Tour gemacht haben, da hatte ich meinen T3-Bulli noch übrigens und da haben wir eine gemeinsame Tour gemacht mit Familie, also Weber und Familie Backhaus dahin und mit. Ach wo, Gott, da kann ich mir auch halb dran erinnern. Wo Ruti ihren roten Wolf hatte und genau. Ja, ja, genau. Sehr, sehr, sehr lustiges Video, Mann, waren wir jung. Lassen Sie doch mal die Kinder nach vorne. Ja. Genau. Ja. Ja, das kannst du ja auf YouTube schmeißen, du. Das kannst du keinem zeigen. Nee, das kannst du keinem zeigen. Besser nicht. Meine Güte. Mussten wir uns da schon rasieren? Nein. Ja, aber wir haben es nicht. Also, noch schnell. Na, prima. Ja, da kannst du mal sehen, was ein so ein kleiner Tweet alles anstoßen kann, ne? An der Stelle. Wahnsinn. Lok 1414. Tja. Mhm, genau. Nu ist es alles wieder da. Ja, jetzt kannst du es wieder 16 Jahre verdrängen. Ja, ich sag mal Prost an der Stelle. Das hat ja schon mal geklappt. Genau. Prima. Ob daher auch die Leidenschaft zu den Modelleisenbahnen herkommt, wir wissen es nicht. Ich hab keine. Ja. Ja, meine Leidenschaft ist oben in Kartons auf dem Speicher und darf nirgendwo aufgebaut werden. Du musst erst ein Kind ausziehen, damit ich. Leidenschaft in Kartons. Um soll er. Meine Leidenschaft liegt da hinten, lass bitte liegen. Genau. Wenn Sie bitte diese Leidenschaft dort liegen lassen könnten. Schön. Jo. Ja, das war so meine Woche auf Twitter. Meine Woche. Meine Woche auf Twitter. Er wird ja immer so rumgeschickt. Das ist wohl richtig. Ja. Ich habe mich eigentlich diese Woche oder die letzte Zeit immer um dieselben Themen gedreht und da gibt es auch nicht viel Neues. Wer die letzte Folge gehört hat, weiß, dass ich eine Wohnung suche. Mhm. Da gibt es nichts Neues. Ja, und ansonsten hatte ich viel Spaß hier mit dem Rätsel auszuarbeiten. Das hat mir sehr viel Freude gemacht und ich habe im Vorfeld natürlich auch der Uli ihren Podcast nochmal quer gehört, damit ich das hier auch guten Herzens nochmal empfehlen kann. Das Uliversum. Das kann man durchaus. Ja, das kann man durchaus. Wird sich auch auf jeden Fall der entsprechende Link in den Shownotes zu dieser Folge dann befinden. Das machen wir auf jeden Fall. Ansonsten, ich weiß nicht, ich habe eigentlich sonst gar nichts mehr auf dem Herzen heute. Ja. Ich wär Spaß gehabt. So durch. Ja. War wieder eine nette Runde hier. Ja. Vielleicht hat die Uli noch eine Weisheit, die sie loswerden will. Ansonsten. Nee, normalerweise schon, aber jetzt ja. Nee, gerade nicht. Jetzt gerade nicht? Gut. Dann würde ich mal sagen, bedanke ich mich natürlich als allererstes bei der Uli fürs Kommen und fürs Waffeleisen hosten und natürlich auch dafür, dass du es dann weiterschickst. Jetzt die Tage. Ja, ich bedanke mich erstmal für den ganzen Spaß, den ich mit dem Waffeleisen haben durfte und dann auch hier für die nette Runde heute Abend. Das war auch sehr schön. Ja. Prima. Gerne mal wieder. Ditto, genau. Und ich bedanke mich natürlich beim Frank, dem Meister des Glücksrades. Und der Bandmaschine. Ich kann ja nochmal hier. Ja, yeah. Kannst du nochmal. Ja, das kommt dir jetzt wieder für eine Woche in den Glaskasten. Ja, gell? Ja. Ach, Quatsch, für eine Woche, für einen Monat. Eine Vorproduktion. Eine Vorproduktion. Sowas machen wir nicht. Nein, das machen wir nicht. Dafür macht es viel zu viel Spaß. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Ja, ich bedanke mich bei dir und ich bedanke mich bei dem Planet Kai, der vor 46 Minuten via Twitter seine neue Bewerbung fürs Wanderwaffeleisen rausgehauen hat mit dem Kommentar, ich will nochmal. So geht denn und tut das Gleiche, um mal ein Buch zu zitieren. Oh, Judas ging und erhing sich. das überlassen wir auch anderen Leuten. Genau. Das können die viel, viel besser. Ja, und in dem Sinne, eine gute Zeit. Ja. Bis die Tage. Ein fröhliches Servus aus dem Süden. Bis bald, passt auf euch auf. Tschüss. Tschüss.